Zum Gedenken an Wolfgang Hildesheimer, der vor wenigen Wochen gestorben ist und am 9. Dezember seinen 75. Geburtstag gefeiert hätte, senden wir heute Abend noch einmal sein Hörspiel »Das Opfer Helena«. Amüsant und ironisch deutet der Autor in diesem Stück die Geschichte Helenas um. Sie hören eine Neuproduktion dieses 1955 entstandenen Hörspiels, die der Regisseur Heinz von Kramer 6 Jahre später im Norddeutschen Rundfunk aufnahm. Guten Abend. Ich darf voraussetzen, dass allen Menschen der Trojanische Krieg ein Begriff ist. Jedermann weiß auch oder glaubt zu wissen, wie es zu diesem Krieg kam. Die Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite stritten sich, wer die schönste unter ihnen sei. Sie wählten den troischen Prinzen Paris, der damals im Gebirge die Schweine hütete, zu ihrem Schiedsrichter. Paris entschied zugunsten Aphrodites, der Göttin der Liebe, die ihm den Besitz der schönsten Frau unter den Sterblichen versprochen hatte. Und diese schönste Frau unter den Sterblichen war ich, Helena, Gemahlin des Königs Menelaos. Aphrodite führte Paris nach Sparta und unter ihrer Obhut raubte Paris mich. Darauf rief Menelaos die griechischen Fürsten zusammen, denn sie hatten sich gegenseitig einen Beistandseid geleistet, und nun zog man gegen Troja. Der 10-jährige Krieg begann. Aber diese Version ist, wie alle historischen Wahrheiten, unwahr. Es ist falsch, die Götter für alles verantwortlich zu machen, was an menschlichem und unmenschlichem geschehen ist. Das würde bedeuten, dass wir alle Puppen in der Hand der Götter sind und keinen von uns die Schuld träfe. Wahr ist vielmehr, dass uns alle die Schuld trifft. Auch mich. Aber mich natürlich am wenigsten. Ich will die Geschichte erzählen und es der Nachwelt anheimstellen, mir meinen Anteil der Schuld zuzumessen. Zunächst möchte ich ein Bild von meinem Gemahl Menelaos geben. Er spricht zu seinem Volk. Männer von Sparta, jeder Einzelne von euch weiß, dass wir Griechen, vor allem aber wir Spartaner, eine Mission zu erfüllen haben. Wir sind von den Göttern dazu ausersehen, die Welt zu zivilisieren. Und die zivilisierte Welt zu beherrschen. Das ist natürlich Unsinn. Der Gedanke einer solchen Mission war bisher überhaupt noch keinem Spartaner gekommen. Ihr alle könnt zu diesem erhabenen Ziel beitragen. Könnt dazu beitragen, dass spätere Generationen einmal sagen werden, Sparta ist die Wiege der Kultur gewesen. Als ob den schlichten Männern von Sparta die Kultur und ihre Wiege nicht völlig gleichgültig wäre. Um aber unser, der Herrscher, und euer, des Volkes Ziel zu verwirklichen, müssen wir unsere Feinde einmal und endgültig besiegen. Und jetzt kommt natürlich die Sache mit Troja. Müssen wir Troja vernichten. Den größten Feind nieder, der uns frech und herausfordernd mit einer ständig wachsenden Kriegsmacht droht. Troja hatte überhaupt noch nie und mit nichts gedroht. Schon lange müssen wir zusehen, wie die Trojaner von Tag zu Tag ihr Heer verstärken, ihre Flotte rüsten, um eines Tages uns, die wir friedlich dahin leben, in den Rücken zu... Das also war Menelaos. Er wollte vom Leben immer nur zweierlei. Persönliche Macht und Krieg. Und war stets bereit, alles Menschliche in sich und anderen rücksichtslos zu opfern. Zur Verwirklichung dieser beiden Ziele, die sich noch nicht einmal widersprechen. Hätten sie das getan, so wäre Menelaos das Opfer einer Seelenspaltung geworden. Eine Eigenschaft, die Menschen zwar kompliziert, aber interessant macht. Menelaos jedoch war nie auch nur im geringsten interessant. Er war zielstrebig, an sich schon eine unschöne Eigenschaft. Und da seine Ziele einseitig waren, so war auch er einseitig. Dann ist da meine Tochter Hermione, die von jeher ziemlich unzufrieden mit mir war. Oh, ich sage nicht, dass sie nicht recht hatte, die gute Hermione. Ich war ihr stets zu leichtfertig, zu unernst. Gewiss, sie war gut, aber sie trug ihre Gefühle immer zur Schau, wie eine unsichtbare Medaille. Außerdem war sie unbestechlich in ihren Ansichten. Kurz, beinahe das, was man vollkommen nennt. Also ich verstehe dich einfach nicht, Mama. Wie kann man so sein? Was dir fehlt, ist Würde und Abgeklärtheit. Schließlich bist du nicht mehr jung. Ich war 31 damals, aber man sah es mir nicht an. Und in deinem Alter kann man einfach nicht mehr so mit den Männern flirten, wie du es tust. Sie selbst war 15 und flirtete nie. Männern gegenüber muss man immer die Überlegene bleiben. Sei es auch nur, um ihre frivolen Ansichten, die sie von uns Frauen haben, zu widerlegen. Ich verstehe dich wirklich nicht, Mama. Wie kann man so sein? Was dir fehlt? Wie hätte ich ihr erklären sollen, dass es mir nicht darum zu tun war, die Ansichten der Männer zu widerlegen? Ja, dass mir an den Männern ihre Ansichten als das Unwesentlichste erschienen. Wie gesagt, sie war beinahe vollkommen. Ich aber war nicht vollkommen. Ich bin immer sehr menschlich gewesen, also das Gegenteil von vollkommen. Zwar war ich auch durch meinen Vater Zeus halb göttlich, aber der Teil meiner Seele, der menschlich war, der ist auch bei den Göttern menschlich. Und bei Zeus war allzu menschlich. Das darf ich wohl sagen, ohne so mit meinem unsterblichen Vater zu nahe zu treten. Warum ich Menelaos geheiratet habe? Einer hat es ja sein müssen. Und so nahm ich ihn. Von der Ehe will ich nicht sprechen. Sie enthüllt sich im Laufe des folgenden Gesprächs. An einem frühen Abend im Sommer, ich sitze auf der Terrasse unseres Palastes, wandelte Menelaos auf mich zu. In einer so ziellosen, zufälligen Art, dass ich natürlich sofort wusste, er wollte etwas von mir. Wie leicht doch Männer zu durchschauen sind. Nur leider hat Menelaos nie zu den Männern gehört, die Naivität liebenswert macht. Ein herrlicher Abend. Ja. Findest du nicht, meine Liebe? Ich hielt es nicht für nötig zu antworten, bevor er zur Sache kam. Ich wusste ja, dass Menelaos Empfinden für einen schönen Abend höchstens in dem Gelingen irgendeines seiner Pläne begründet sein konnte und mit dem Reiz der Natur nichts zu tun hatte. Ich kenne die Menschen. Besonders die Männer und ganz besonders mein Menelaos. Meine liebe Helena, du bist schön heute Abend wie ein Sonnenuntergang hinter den Gipfeln von Arkadien. Da ich auf die Schönheit der Natur nicht einging, versuchte er es nun mit der meinen. Ich erwiderte kühl: Und du bist, wie ich feststelle, heute Abend poetisch. Inspiriert. Von deiner strahlenden Schönheit. Wenn ich dem Ruf, den ich genieße, vertrauen darf, und ich bin, wie du weißt, in diesen Dingen leichtgläubig, so bin ich nicht nur heute Abend, sondern immer schön. Und ich wollte, die Schönheit wäre die einzige deiner Eigenschaften, die einen solch weit verbreiteten Ruf genießt. Das wiederum klingt weniger poetisch als unfreundlich. Übrigens dürftest du wissen, dass es nur selten die guten Eigenschaften allein sind, für die man in der Öffentlichkeit bekannt ist. Die Erörterung dieses Themas würde zu weit führen. Für mich handelt es sich im Augenblick um deinen Ruf. Ich weiß, dass es sich um etwas ganz Bestimmtes handelt, wenn du von einem schönen Abend anfängst. Bitte, liebe Helena, versuche nicht, mich abzulenken. Wie du weißt, habe ich 17 Jahre lang geduldet, dass du deinen eigenen Zerstreuungen nachgegangen bist, wo du sie gefunden hast. Gefunden? Ich habe sie oft genug suchen müssen. Du konntest schlecht von mir verlangen, dass ich sie für dich suche. Genug, dass ich mir alles schweigend mit angesehen habe. Resignation, mein Freund, ist bei einem Ehegemahl stets ein Zeichen von schlechtem Gewissen darüber, dass er versagt hat. Du neigst dazu, Helena, alles, was ich sage, ins Allgemeine zu ziehen. Das Thema, das ich jetzt mit dir besprechen möchte, hat mit Resignation nichts zu tun. Zumindest nicht mit Resignation auf meiner Seite. In anderen Worten, du willst mir vorschlagen, ein neues Leben zu beginnen? Vorschlagen ist kaum der rechte Ausdruck. Was willst du also von mir? Nichts, meine Liebe, was dir mit einigem guten Willen nicht geringfügig erscheinen möchte. Die Jahre unserer Ehe sollten dich gelehrt haben, bei mir nicht das vorauszusetzen, was du guten Willen nennst. Das haben sie. Ich bemühe mich lediglich, dir meinen Entschluss etwas schmackhafter zu machen. Deinen Entschluss? Wie du weißt, liebe Helena, haben wir bisher ein großes Haus geführt. Die Herrscher aus allen Staaten Griechenlands haben bei uns geweilt und sich bei uns wohlgefühlt. Und einige von ihnen sogar weitaus zu wohl. Dennoch hast du sie stets wieder mit offenen Armen empfangen. Die offenen Arme eines Gastgebers liegen auf einer anderen Ebene als die seiner Gemahlin. Das hängt entweder von der Veranlagung oder von dem Geschlecht der Gäste ab. Jedenfalls, damit ist es jetzt zu Ende. Ich gedenke in Zukunft keinen Besuch von Männern unter 70 Jahren an unseren Hof einzuladen, um fortan jegliche Versuchung von dir fernzuhalten. Ach so. Deshalb der Besuch des alten Nestor neulich, von dem ich mich übrigens bis heute noch nicht erholt habe. Während sich von den früheren Besuchen das Gerücht auf den Straßen von Sparta noch nicht erholt hat. Und es erhält unter anderem dadurch Gewicht, dass es auf Wahrheit beruht. Kein Straßengerücht erhält dadurch Gewicht, dass es auf Wahrheit beruht, sondern einzig und allein dadurch, dass es von zuständiger Seite hartnäckig geleugnet wird. Und das habe ich nicht getan. Ich bezweifle, dass man dich in diesen Dingen als die zuständige Seite betrachten würde. Richtig. Außerdem wäre es sinnlos zu leugnen. Dem Volk ist das Privatleben seiner Königin ein offenes Buch. In dem es mit regem Interesse, ja, mit Begeisterung liest. Diese Art von Begeisterung ist nicht das, was ich für mein Volk anstrebe. Der größte Fehler, den Herrscher machen können, ist der, das Objekt der Begeisterung für ihr Volk aussuchen zu wollen. Du meinst, das ist den Frauen vorbehalten? Frauen brauchen nur ihrer Natur zu folgen. Und schon sind sie in aller Munde. Und in aller Arme. Du bist vulgär. Ich bin auch nicht göttlicher Abstammung wie du. Immer wenn du dich im Unrecht fühlst, kommt ein kleinliches Ressentiment zum Ausdruck. Auch das werde ich jetzt nicht mit dir erörtern. Ich möchte dir hiermit nahelegen, dich auf ein stilles, abgeschiedenes Leben vorzubereiten, ohne männliche Gesellschaft außer der meinen. Du schweigst? Nun, du wirst einsehen, dass ich einige Augenblicke benötige, um dieses Zukunftsbild in mein Bewusstsein einsinken zu lassen. Aber in meinem Innern gab es keinen Zweifel, dass es zu einer solchen Zukunft niemals kommen würde. Lieber in der Unterwelt, als für den Rest meines Lebens auf Menelaos angewiesen sein. Und wie sich bald herausstellen sollte, hatte mein Gemahl mit eben diesem Gedankengang gerechnet. Menelaos, das muss man ihm lassen, hat einen gewissen Einblick in die weibliche Seele, oder vielmehr in meine Seele. Aber das ist wohl dasselbe. Ich sagte, und dieser Plan zugunsten meiner Tugend ist bereits in Kraft getreten. Wie ich aus der Wahl deines letzten Gastes, des Greisen Nestor, entnehme? Leider erwarte ich heute Abend noch einen unvorhergesehenen Gast. Du siehst, noch ein einziges Mal muss ich dich als Gastgeberin beanspruchen, bevor das neue Leben beginnt, so ungern ich es tue. Allmählich wurde ich nun doch gespannt, auf was dieser Menelaus eigentlich hinaus wollte. Ich weiß nicht, wie lange er zu bleiben gedenkt. Es wäre jedoch unklug gewesen, diesen Besuch auszuschlagen. Verwandtschaft? Im Gegenteil. Feindschaft, wenn es nach mir ginge. Das ist dasselbe, wenn es nach mir ginge. Es handelt sich um einen der Söhne des Königs Priamos von Troja. Hektor? Ein jüngerer Bruder, Paris heißt er. Den kenne ich nicht. Er befindet sich auf einer Bildungsreise durch Griechenland und stattet den Herrscherhöfen Anstandsbesuche ab. Und woher weißt du, dass er noch heute eintrifft? Durch einen Kurier von meinem Bruder Agamemnon. Er kommt also aus Mykene. Ich fürchte, dort wird es ziemlich langweilig für ihn gewesen sein. Nicht überall, sorgt die Hausherrin so liebevoll für das Wohl der Gäste wie hier. Nun, meine Schwester Klytämnestra verfügt auch kaum über nennenswerte gesellige Eigenschaften. Dafür begegnet sie ihren Gästen mit Sitte und Anstand. Aber mein lieber Menelaus, begegne ich deinen Gästen jemals anders? Der Unterschied ist, dass sie Sitte und Anstand für die Dauer des Besuches beibehält. Und dasselbe verlange ich diesmal von dir. Du meinst, es ist deine Absicht, mir die zukünftige Entsagung durch eine letzte Prüfung zu erschweren? Wie du es auslegen willst, sei dir überlassen. Er ist sehr schön, der Prinz, nicht wahr? Ich wüsste nicht, woraus du das entnimmst. Sonst wäre es ja keine richtige Prüfung. Ach, du glaubst doch nicht etwa, dass ich troische Prinzen einlade, bloß um dich zu prüfen. Oh, mein Freund. Ich glaube sogar noch ganz andere Dinge. Inzwischen war mir nämlich alles klar. Ja, dieser Menelaus war ein Schurke. Allerdings kein Schurke ganz großen Formats. Denn dazu ließ er sich zu leicht durchschauen. Zumindest von mir. Ich sagte, lieber Menelaus, du bist sehr schlau, aber ich bin dir überlegen. Denn es gehört zwar allerhand Talent dazu, solche Pläne zu erfinden, wie du es tust. Es gehört aber einiges mehr als Talent dazu, dem Erfinder die Pläne vom Gesicht ablesen zu können. Hey, ich verstehe dich nicht. Du verstehst mich genau. Glaubst du, ich weiß nicht, dass es dein und deines sauberen Bruders und euer allersehnlichster Wunsch ist, Troja zu erobern? Seit Jahren habt ihr versucht, es in einen Krieg zu locken. Zuerst mit treuherziger Gewalt. Aber das hat euch nichts genutzt. Und nun versucht ihr es mit List. Aber dort drüben reagiert man nicht auf euch, nicht wahr? Man zeigt euch die kalte Schulter. Ja, und was hat das mit dir und mir zu tun? Das will ich dir sagen. Du drohst mir mit einsamer Enthaltsamkeit und wirfst mir gleichzeitig meine letzte Chance hin, in Form eines troischen Prinzen. Du rechnest damit, dass ich diese Chance wahrnehme und mit dem Prinzen entfliehe, um einer Zukunft schlimmer als Tod zu entgehen. Ich kenne dich. Du willst, dass ich alle meine Künste aufbiete, um zu bewirken, dass er mich entführt und ihr endlich eine wirksame Ursache zu einer Kriegserklärung habt. Nun, meine Liebe, du musst mir zugestehen, eine bessere dürfte es kaum geben. Du leugnest also gar nicht, dass ich recht habe. Im Gegenteil, meine teure Helena. Ich bewundere dein Vermögen, die großen Zusammenhänge zu erfassen. Du willst mich also gegen einen Krieg vertauschen? Weniger gegen den Krieg als gegen die Beute, zu der ja auch schließlich du gehören wirst. Im Übrigen wirst du kaum bestreiten, dass ich gewissermaßen auch deine Interessen dabei wahrnehme. Es gibt Momente, lieber Menelaus, in denen du allein durch deine Skrupellosigkeit grandios wirkst. Leider sind es deine einzigen großen Momente. Anscheinend treten sie zu selten auf, um dich an mich zu fesseln. Vor allem sind sie das Gegenteil von dem, was eine Frau an einen Mann fesselt. Übrigens wäre dies kaum der rechte Moment dazu. Ich werde dich zurückerobern. Wenn ihr gewinnt. Aber ich hoffe, dass ihr verliert. Das ist dein gutes Recht. Jedenfalls stelle ich mit Befriedigung fest, dass du auf meinen Plan eingehen willst. Das habe ich nicht gesagt. Übrigens, der Prinz soll sehr ansehnlich sein. Woher weißt du das? Es hat sich herumgesprochen. Außerdem hat er 17 Brüder, von denen einer Prinz Hektor ist. Man sagt, Hektor lebe in sehr glücklicher Ehe. So glücklich kann eine Ehe gar nicht sein, dass du sie nicht zu zerstören wüsstest. Mir scheint, du hast zu großes Vertrauen zu mir. Zu deinen Fähigkeiten. Und schließlich muss ja einmal der Zeitpunkt kommen, wo auch dein Gemahl aus diesen Fähigkeiten profitiert. Nein, ich hatte nicht die Absicht, diese Chance wahrzunehmen. Gewiss, alles erschien mir besser, als für den Rest meines Lebens bei Menelaos zu bleiben. Aber keinesfalls wollte ich als Ursache eines Krieges dienen. Zudem war da auch noch Hermione, meine Tochter. Allerdings, Hermione war mir fremd und ich ihr noch fremder. Hermione hat deshalb immer unter mir gelitten. Nun leiden allerdings Kinder meistens unter ihren Eltern, nur die Eltern wissen es nicht. Ich aber weiß so etwas. Ich ging hinauf zu ihr. Sie saß am Webstuhl. Liebe Hermione, wir bekommen heute Abend Besuch. Ja, Mama. Ich wollte dich bitten, dass du dich zum Essen dementsprechend anziehst. Ja, Mama. Muss ich? Ja, wenn du nicht willst, natürlich nicht, Hermione. Wer ist es denn? Ein junger troischer Prinz. Hektor? Nein, nicht Hektor. Er heißt Paris. Wärst du mir sehr böse, Mama, wenn ich nicht mit euch essen würde? Durchaus nicht, Hermione. Ich verstehe nur nicht, warum du dich von unseren Gästen fernhalten willst. Aber Mama, ich halte mich doch gar nicht von allen Gästen fern. Im Gegenteil, mit König Nestor bin ich sogar öfter spazieren gegangen. Ehrlich gesagt, Hermione, das verstehe ich noch weniger. Das kannst du wohl auch nicht verstehen, Mama. Könntest du mir nicht erklären, was du an ihm findest, Hermione? Es ist ja auch möglich, dass mir etwas entgeht. Oh, ich glaube, es entgeht dir nicht viel, Mama. An König Nestor sogar alles, wie mir scheint. Was ich an ihm bewundere, ist seine Weisheit und seine Abgeklärtheit. Na, so abgeklärt, dass er mir nicht Augen gemacht hätte, ist er nicht. Aber Mama, wirklich. Oh, ich weiß, Hermione, das hätte ich nicht sagen sollen. Er ist über 80. Ja, eben das macht es ja so peinlich. Verzeih, Hermione. Aber du weißt ja, ich bin unverbesserlich. Das bildest du dir alles nur ein. Wahrscheinlich. Er ist in gewisser Weise mein Idealbild. Ich will dir etwas sagen, Hermione. In deinem Alter hat man viele Idealbilder. Aber je älter man wird, desto verschwommener werden sie. Und wenn sie völlig verblasst sind, das ist ein Zeichen, dass man erwachsen geworden ist. Es tut mir leid, Mama, aber das ist nicht meine Auffassung. Du bist eben noch nicht ganz erwachsen, Hermione. Manchmal denke ich, dass ich wesentlich erwachsener bin als manche Leute. Hermione, ich nehme an, du willst heute Abend nicht erscheinen, weil du befürchtest, dass ich mit dem Prinzen flirten will und du dich deiner Mutter schämen musst. Das habe ich nicht gesagt. Weil du zu rücksichtsvoll bist. Du bist eben beinahe vollkommen. Ich glaube, Mama, man kann sich zur Vollkommenheit erziehen. Gewiss. Aber dazu gehört zunächst der Wille zur Vollkommenheit. Jeder Mensch sollte den Willen in sich spüren. Meinst du, Hermione? Ich weiß nicht. Ich finde, man sollte es auch nicht übertreiben. Aber Mama, wie kannst du... Ich weiß. Zwischen Versuch und Übertreibung liegt ein weites Betätigungsfeld. Hermione... Manchmal kommt es mir wirklich seltsam vor, dass ausgerechnet du meine Tochter bist. Mir auch, Mama. Und dann denke ich auch, Du wärst ohne mich vielleicht viel besser dran. Dieser Gedanke war mir in der Tat öfters gekommen. Denn man fühlt sich wohl freier ohne ein ständiges abschreckendes Beispiel, das einen dazu zwingt, die eigene Vorbildlichkeit stets auf der höchsten Stufe zu halten. Ich meine, unser Eins, die Unvollkommenen, müssen auch den vorbildlichen Menschen auf dieser Welt hin und wieder Gelegenheit geben, sich zu entspannen, indem wir sie unserer Kontrolle entziehen. Außerdem fürchtete ich auch, ihr eines Tages bei der freien Gattenwahl im Wege zu stehen, denn sie ist zwar beinahe vollkommen, aber meine Eigenschaften wirkten eben nach außen hin, wie soll ich sagen, nun, sie wirkten eben nach außen hin. Am späten Abend traf der Prinz ein. Er war nicht nur ansehnlich, wie Menelaus gesagt hatte. Er war so schön, dass ich meine Augen kaum von ihm abwenden konnte. Leider kann ich seine Schönheit der Nachwelt nicht übermitteln. Das ist vor allem deshalb bedauerlich, weil das, was ich übermitteln kann und auch um der Wahrheit willen übermitteln muss, nämlich seine geistige Beschaffenheit, zumindest an diesem Abend, nicht gerade günstig hervortrat. Hermione hatte es sich übrigens anders überlegt und war zum Essen erschienen. So saßen wir vier auf der Terrasse und machten eifrig Konversation. Was für ein zauberhafter Abend. Finden Sie nicht, Prinz? Es ist wirklich ein ausnehmend schöner Abend, Majestät. Die Luft ist transparent. Ja. So transparent, dass sie die ganze Umgebung in greifbare Nähe zu rücken scheint. Finden Sie nicht, Majestät? Oh, doch. Doch. Die Abende in Griechenland sind schon allein die Reise wert. Aber gewiss gibt es auch in Troja schöne Abende. Die griechischen Abende sind schöner. Deshalb sind Sie also zu uns nach Griechenland gekommen, Prinz Paris, um unsere Abende zu bewundern. Ich bin gekommen, Majestät, um mich zu bilden. Und dazu gehört neben dem Studium der Sitten fremder Völker und der Taten ihrer großen Männer vor allem auch die Erkenntnis fremder Naturschönheiten. Ja. Dieser Ton konnte nicht echt sein. Die Frage war nur, verbarg sich hinter der Fassade etwas? Oder war der ganze Prinz so hohl wie seine Rede? Jedenfalls versprach der Abend nicht sehr angenehm zu werden. Außer seiner wirklich blendenden Schönheit schien dieser junge Mann über keine hervorstechenden Eigenschaften zu verfügen. Sie kommen soeben aus Mykene, Prinz Paris? Ganz recht, Majestät, ich komme aus Mykene. Ihr Schwager, König Agamemnon, und seine schöne Gemahlin, Königin Klytämnestra, haben mich mit warmer Gastfreundschaft aufgenommen. Die Grüße, die Sie mir an Sie, Majestät, mitgaben, glaube ich, ausgerichtet zu haben? Das haben Sie, Prinz. Mit schöner Ausführlichkeit. Es ist nämlich eine schlechte Angewohnheit von mir, mich manche Aufträge mehrmals zu entledigen. Wirklich? Ja. Sie entspringt jedoch lediglich der Besorgnis, dass ich die Ausführung das erste Mal vergessen haben könnte. Interessant. Interessant. Jedenfalls zeugt das von einer makellosen Gewissenhaftigkeit, Prinz. In diesem Falle wäre es allerdings kein Unglück gewesen. Wir sind ja verwandt. Die Entfernung zwischen Sparta und Mykene ist nicht groß. Und man sieht sich oft genug. Dennoch, Majestät, ziemt es sich für einen ausländischen Gast nicht, über solche Dinge leichtfertig hinwegzugehen, die mit Recht als Prüfstein für seine Höflichkeit und seinen guten Willen gelten. Ja. Tja, das war allerdings nicht sehr amüsant. Ich begann das Ende des Abends sehnlichst herbeizuwünschen. Sie haben mehrere Brüder, nicht wahr, Prinz Paris? 18 Brüder, Majestät. Das ist mehr, als ich gedacht habe. Hektor, Magarelon, Telamon, Oros, Rizio. Und doch, hinter seiner ernsthaften Beflissenheit, wenn es wirklich nichts anderes war, schien sich eine Art stolzes Selbstbewusstsein zu verbergen. Falls das nicht auch etwas anderes war. Ach, er war eben wirklich sehr schön. Helenos, Onassis, Hylas, Pheres, Nios, Polydores, Troilos, Deiphobos. Interessant. Faszinierend, wie Sie die Namen alle auswendig wissen. Es kommt daher, Majestät, dass ich öfters dazu angehalten werde, sie aufzuzählen. Das kann ich mir denken. Ja. Und Ihre Schwestern, Prinz? Creusa, Alkedike, Psamate, Myrrha, Sosostrate, Halkions, Cassandra und Polyxena. 8? 10. 9. Natürlich. 9. Wieder kam mir der Gedanke, dass er uns vielleicht nur zum Narren hielt. Aber zu welchem Zweck? Und so verwarf ich den Gedanken wieder und begnügte mich damit, ihn anzusehen. Ich nehme an, Prinz Paris, dass Sie und Ihre Brüder in der Kriegskunst sehr bewandert sind. Im Gegenteil, Majestät. Wir verstehen kaum etwas davon. In Troja legt man kein sonderliches Gewicht auf die Beherrschung der Kriegskunst. Wir ziehen die friedlichen Künste vor. Sehr vernünftig, Prinz. Aber Sie haben doch ein großes Heer. Es ist nicht groß, Majestät, und tritt nur bei öffentlichen Feiern in Erscheinung als Hauptbestandteil unserer Festzüge. Und Ihre Flotte? Sie dient, soweit ich unterrichtet bin, in Friedenszeiten vornehmlich dem Fischfang, Majestät. Dem Fischfang? Interessant. Vor allem idyllisch. Bei Ihnen lebt es sich gewiss herrlich, Prinz. Es lebt sich schön bei uns, Prinzessin. Ganz Troja ist eigentlich eine große Familie, die ihre Freuden und Leiden miteinander teilt. Ja. Das ist mir alles sehr interessant, Prinz Paris. Das klingt ja alles beinahe rührend, Prinz. Zu rührend. Es war etwas Seltsames um diesen Prinzen. Außer seiner göttlichen Schönheit, meine ich. Etwas Rätselhaftes. Oder versuchte ich nur, ihn mit einer geheimnisvollen Aura zu umgeben, um mir selbst vorzutäuschen, dass es nicht seine Schönheit allein war, die mich betörte? Nun, meine Liebe, ist er nicht schön? Er ist recht ansehnlich. Siehst du. Ich nehme also an, du wirst auf meinen Vorschlag eingehen. Du brauchst mir nicht zu antworten. Übrigens, morgen werde ich nicht hier sein. Grüße bitte den Prinzen von mir. Es täte mir leid, dass ich mich seiner nicht annehmen könne, aber ich hätte einen staatswichtigen Besuch zu machen, den ich leider nicht aufschieben dürfe. Am späten Abend bin ich zurück. Falls ich dich nicht mehr antreffen sollte, was ich hoffe, leb wohl. Du hast unserer Sache einen großen Dienst geleistet. Noch habe ich nichts geleistet. Aber du wirst ihn leisten. Leb wohl. Wir sehen uns nach dem Krieg. Jam, da da da da, ri da, jam. Nach dem Krieg. Dieser Krieg war also für ihn eine Gewissheit, die sich aus meiner Tat ergeben sollte. Aber ich wollte seinen Plan zunichte machen. Zwar wollte ich mit Paris fliehen, aber nicht nach Troja. Auf irgendeiner friedlichen Insel würden wir bleiben. Und von dort würde ich die Welt wissen lassen, dass ich es gewesen sei, die den troischen Prinzen zur Flucht veranlasst hätte. Dass also, wenn man von allgemeiner Schuld sprechen will, diese Schuld die Griechen träfe. Zwar würde Troja um einen Prinzen ärmer sein, aber es war besser als Krieg. Außerdem waren ja noch 18 weitere Prinzen da. Auf dieser Insel also würden wir leben. Und ich würde mich unter anderem der Aufgabe widmen, in Paris geistige Eigenschaften zu erwecken, die seinen körperlichen gleichkämen. Am nächsten Vormittag, als Menelaos fort war, ließ ich den Prinzen zu mir rufen und teilte ihm mit, dass mein Gemahl leider habe verreisen müssen. Wir seien also allein. Es tut mir leid, Prinz Paris. Für den heutigen Tag müssen Sie mit mir vorlieb nehmen. Majestät, es ist eine große Ehre für mich, dass Sie sich meiner annehmen wollen. Oh, lassen wir die Ehre beiseite, Prinz. Gespräche, die mit der Ehre beginnen, sind selten interessant. Und für Frauen nie. Ja, Majestät. Halte ich Sie auch nicht auf? Oh, Prinz, wie sollten Sie mich aufhalten? Ich habe ja nichts zu tun. Ich habe nie etwas zu tun. Ja, oft werden mir die Tage bei uns recht lang. Das tut mir leid, Majestät. Ach, glauben Sie mir, Prinz, ich atme auf, wenn ich höre, dass Besuch kommt. Natürlich nicht bei jedem Besuch. Oft haben wir auch Gäste, mit denen ich nicht das Geringste anzufangen weiß. Erst vor kurzem war zum Beispiel der alte König Nestor hier. Ich darf annehmen, dass er Ihnen ein Begriff ist. Ein Begriff? Das will ich meinen. Der greise König von Pylos, über dessen Lippen niemals ein unüberlegtes Wort dringt. Ich habe mit meinen Erziehern sein Leben studiert. Er wird bei uns jedem heranwachsenden Jüngling als Muster und Beispiel vorgehalten. Ich weiß. Erzieher scheinen der Ansicht zu sein, dass es für die Jugend kein erstrebenswerteres Ziel gibt als das Alter. Ja, der greise Nestor. Ihn will ich natürlich auf meiner Reise auch besuchen. Ohne ein Gespräch mit ihm dürfte eine Reise durch Griechenland ihren Zweck verfehlt haben. Das halte ich denn doch gelinde gesagt für eine Übertreibung. Man sollte den Wert des Alters nicht überschätzen. Und dann, Prinz, ich frage Sie, was sollen wir Frauen mit seiner Art Weisheit? Jede echte Weisheit wirkt auf alle Menschen, die den höheren Zielen aufgeschlossen gegenüberstehen. Erechtheus. Wer ist Erechtheus? Einer meiner Erzieher. Ach, Prinz Paris. Selbst Ihnen dürfte es einleuchten, dass ein Abgott edler Jünglinge den Frauen nur selten als besonders verehrungswürdig erscheint. Das liegt, wie soll ich mich ausdrücken? Nun, an der Verschiedenheit der Ziele. Ich verstehe Sie nicht ganz, Majestät. Nein. Aber wir haben einen ganzen Tag vor uns. Und für uns allein, Prinz Paris. Und am Ende unseres Tages werden Sie mich verstehen. Ich hoffe es, Majestät. Ich weiß es, Prinz Paris. In diesen Dingen irre ich mich selten. Jedenfalls, ich schmeichle nicht, wenn ich sage, dass mir Ihre Gesellschaft wesentlich angenehmer ist als die des greisen Nestor. Denken Sie, er kam für einen Tag und blieb 10. Und die ganze Zeit redet er vom Krieg und den dafür erforderlichen Tugenden. Ich bitte Sie. Wenn Sie mich erst besser kennen, Prinz, werden Sie einsehen, dass ein solches Verhalten mir gegenüber von wenig Einfühlungsvermögen zeugt? So gut kenne ich Sie schon jetzt, Majestät. Der Krieg ist schließlich Sache der Männer. Nun ist er allerdings 84. Das ist wohl auch ein Alter, in dem das Einfühlungsvermögen nicht mehr allzu viel helfen würde. Wie meinen Sie das, Majestät? Auch das werden Sie später verstehen, Prinz. Ich wollte nur sagen, dass mich nicht jeder Besuch erfreut. Aber Ihr Besuch, Prinz Paris, macht mich überaus glücklich. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, Majestät. Auch ich habe... Und wissen Sie warum? Sie haben eine Seele. Ich sehe es Ihnen an. Nur Männer wie Sie können uns Frauen verstehen. Nein, nein, leugnen Sie nicht. Männer wie Sie werden niemals vergessen, was die rohe Mehrzahl Ihres Geschlechts nicht berücksichtigt, nämlich, dass wir Frauen eine sehr ausgeprägte Seele haben. Allerdings, Majestät, das vergesse ich nie. Im Gegenteil, oft haben mir die jungen Damen bei uns gesagt, Paris, du vergisst, dass Frauen nicht nur eine Seele haben. Nun, eine solche Behauptung sollten Sie vielleicht doch nicht auf sich sitzen lassen. Prinz, darf ich mit Ihnen von mir sprechen? Sie machen mich glücklich, Majestät. Sollte man glauben, dass ich, die ich als die schönste und meistumworbene Frau Griechenlands gelte, das bin, was man in bürgerlichen Kreisen eine unverstandene Frau nennen würde. Majestät, eine Tochter des Zeus. Eine unverstandene Frau. Aber Majestät, wir haben doch soeben festgestellt, dass ich Sie verstehe. Sie? Ja. Aber König Menelaus, nein. Es war damals ein großer Fehler von mir, mich mit einem so prosaischen Mann wie Menelaus zu verbinden. Meine Mutter Leda war nämlich durchaus nicht prosaisch. So sagt man, Majestät. Aber sehen Sie, die anderen waren ja auch nicht besser. Achilleus oder Agamemnon. Glauben Sie, meine Schwester Clytemnestra ist glücklich mit ihm? Sie schien mir sehr glücklich. Ach, Fassade, Prinz. Alles Fassade, um den Anschein zu wahren. Die griechischen Männer haben eben keine Kultur. Das entspricht aber nicht der allgemeinen Auffassung, Majestät. Da seid ihr Troer doch aus anderem Holz geschnitzt. Glauben Sie, Majestät? Majestät, Majestät. Nennen Sie mich Helena. Wir sind verwandt, Prinz. Seelenverwandt. Wo war ich? Sie meinten soeben, ich sei aus einem anderen Holz geschnitzt. Ach, richtig, Paris. So darf ich Sie doch nennen. Ich hätte nie zu hoffen gewagt, dass Sie mich um diese Gunst bitten. Ich bitte nicht. Ich setze voraus. Ja, lieber Paris, wie viele Männer geben Reichtümer darum, mir so gegenüber sitzen zu dürfen, wie Sie es jetzt tun? Ich bin mir darüber im Klaren, Majestät. Ich meine Helena. Und ich genieße jeden Augenblick. Sie machen aber nicht den Eindruck, als täten Sie das. Wir troischen Jünglinge werden dazu erzogen, das Gefühl sowohl des Glückes als auch des Leids in unseren Minen zu verbergen. Ein großer Fehler, mein Freund. Woher soll ich denn dann wissen, dass Sie im Augenblick nicht leiden? Aber Majestät, Helena. Mit einem wandelnden Standbild kann niemand etwas anfangen und eine Frau am allerwenigsten. Ich glaube, ihr troischen Jünglinge könntet noch so manches lernen. Gewiss, Helena. Ich sage nicht, dass wir vollkommen sind. Aber Sie sind es, lieber Paris. Zumindest äußerlich. So sagt man mir oft. Und was antworten Sie darauf? Dass es auf die Vollkommenheit der Seele ankommt. Ach, lieber Paris, die Seele. Wissen Sie, das ist ein weites Gebiet. Die Seele ist ein großer geheimer Garten mit vielen Irrwegen. Wie schön Sie das sagen. Nicht wahr? Sie ist ein großer Garten, der zunächst brach liegt. Man muss den Boden sorgfältig auf seine Möglichkeiten prüfen. Sehr wahr. Und wenn man ihn liebevoll bebaut und wässert, so erwacht er zum Leben und trägt Früchte. Ein schönes Bild. Aber bevor man zu dem geheimen Garten gelangt, muss man das Land durchqueren und ihn suchen. Können Sie mir folgen, Paris? Ich fürchte nicht ganz, Helena. Ich will es Ihnen erklären. Man muss sich zu dem Garten vorwärts tasten. Durch das Land, das ihn umgibt, so umgibt, wie der Körper die Seele umgibt. Wie der Körper? Die Seele umgibt. Ich glaube, jetzt verstehe ich. Wirklich? Paris? Wenn Sie ganz sicher sein wollen, Helena, dann sollten Sie vielleicht mit Ihren Erklärungen fortfahren. Ich glaube, Sie haben mich verstanden. Ich wusste, dass Sie mich verstehen würden, bevor der Tag sich neigt. Der Tag neigt sich noch lange nicht. Es gereicht Ihnen durchaus zur Ehre, lieber Paris, dass Sie mich schon vorher verstanden haben. Ich habe mir die Schilderung der Wahrheit zur Aufgabe gemacht und bisher nichts verschwiegen, was zu der Geschichte meiner moralischen Rechtfertigung gehört. Und wenn ich nun doch hier und dort einiges übergehe, tue ich es nur deshalb, weil sich die ausgesparten Situationen aus dem Vorhergesagten klar und eindeutig ergeben. Ich tue es aber nicht etwa, um meine Rechtfertigung auf Gebiete zu übertragen, auf denen sie nicht am Platz sind. Die hier übergangene Zeitspanne beträgt nicht mehr als wenige, schnell vergangene Stunden. Siehst du, Liebste, der Tag neigt sich noch immer nicht, wie du dich vorhin so schön ausgedrückt hast. Und ich habe dich schon längst verstanden. Mein Freund, auch der schlichtesten Jünglingseinfalt sind Grenzen gesetzt. Die du zu hüten weißt, liebe Helena. Aber das mit der Seele, das war schön. Reine Improvisation, lieber Paris, zu der mich die Situation gezwungen hat. Gelegenheit macht Dichter, wie man bei uns in Sparta sagt. Aus mir hat sie etwas anderes gemacht. Das stelle ich mit Vergnügen fest. Ich darf also annehmen, dass der greise Nestor von nun an nicht mehr das einzige Opfer deiner Verehrung ist. Ach, reden wir nicht von dem Greis. Du hast die Ehrfurcht vor ihm völlig verdrängt. Und alles, was davon übrig bleibt, ist ein Schuldgefühl meinen Erziehern gegenüber. Wenn du erst älter bist, lieber Paris, wirst du einsehen, dass das Schuldgefühl nicht das schlechteste der Gefühle ist. Man kann sagen, was man will, aber es setzt doch wenigstens eine frische Tat voraus, an der sich die Schuld entzündet hat. Es kann aber auch eine böse Tat sein. Ich weiß eigentlich nicht genau, was eine böse Tat ist. Aber ich vermute, dass man danach Reue empfindet. Das ist, soweit ich weiß, wieder etwas völlig anderes. Ich fürchte, so ganz verstehe ich dich immer noch nicht. Das ist im Augenblick noch nicht nötig. Noch ist es nicht Abend. Aber es dämmert schon. Du hast recht. Es dämmert. Zeit verstreicht so schnell. Ja, mein lieber Paris, du wirst nicht leugnen, dass ich dabei bin, deine Entwicklung, sagen wir, entscheidend zu fördern. Was willst du sagen? Nun, wenn du bedenkst, wer du vor wenigen Stunden warst. Ich wage nicht daran zu denken. Die Ideale des Jünglings fallen wie Schuppen von den Augen. Und machen Platz für die Wirklichkeit. Ach, liebste Helena, lass uns jetzt nicht von der Wirklichkeit reden. Warum nicht? Ja, ich weiß, in deinem Alter hat man einen Abscheu vor der Wirklichkeit. anstatt einzusehen, dass die Wirklichkeit das ist, was man aus ihr macht. Mir ist wie im Traum. Und ich möchte jeden einzelnen Augenblick genießen. Eben darauf wollte ich hinaus. Diesen Traum, lieber Paris, zu verlängern. Dazu möchte ich dir und mir verhelfen. Ach, aber wie? Wir wollen zusammen fliehen. Fliehen? Du machst ein Gesicht, als wollte ich dich zum Massenmord anstiften. Verzeih, wenn mir diese Vorstellung einen Moment lang zu schaffen machte. Liebster Paris, du solltest dich von deinen Vorstellungen lossagen. Ich versuche es doch. Man kann ein Abenteuer nur einmal erleben. Entweder in der Vorstellung oder in der Wirklichkeit. Ich bin, wie du weißt, für die Wirklichkeit. Ich weiß. Natürlich, ich nehme nicht an, dass dir deine Erzieher für einen solchen Fall Verhaltungsmaßregeln mit auf den Weg gegeben haben. Doch, der alte Erechtheus hat gesagt, prüfe deinen Partner und dich selbst, bevor du eine Bindung eingehst. Aber wer spricht denn von einer Bindung? Eine Entführung hat nur in den seltensten Fällen zu einer Bindung geführt. Denke bitte an Theseus und Ariadne. Wenn es zu keiner Bindung führt, wozu sollte ich dich dann entführen? Seltsam. Du bist, wie sonst nur Frauen sind. Ich muss dich übrigens daran erinnern, dass im Falle Theseus er sie hat sitzen lassen, nicht umgekehrt. Ich würde dich niemals sitzen lassen. Siehst du? Ich bin überzeugt, der alte Erechtheus, oder wie er heißt, ist niemals in der Situation gewesen, in der du dich befindest. Ganz gewiss nicht. Er war ein musterhafter Ehemann. Ach, er lebt nicht mehr. Nein, Doris hat ihn vergiftet. Wer ist Doris? Seine Witwe. Er scheint nicht zu denen gehört zu haben, die das leben, was sie lehren. Hätte er sich entführen lassen, lieber Paris, so lebte er noch. Ach, Helena, du bist wirklich göttlich. Na, ich bin eine Tochter des Zeus. Das will noch nichts heißen. Zeus hat viele Töchter. Aber du bist bei weitem die herrlichste unter ihnen. Komm, es wird dunkel. Aber wenn du Bedenken hast, ich will dich nicht... Natürlich habe ich Bedenken, aber was sind Bedenken gegen den Besitz der göttlichen Helena? Das lässt sich hören, mein Freund. Solche Worte sollten in die Geschichte eingehen. Wir wollen dafür sorgen, aber nicht jetzt, es wird spät. Glaubst du nicht, dass es zu internationalen Komplikationen führen wird? Wer redet jetzt von der Wirklichkeit? Es war inzwischen dunkel. Heimlich machten wir uns auf, schlüpften leise an Dienern und Wachen vorbei. Aber als wir zu den Stallungen kamen, stießen wir auf Hermione. Sie war dabei, die troischen Reiter mit Wein zu bewirten. Die gute, vollkommene Hermione, die ihre Güte wahrhaftig an den unerwünschtesten Orten demonstrieren musste. Zuerst dachte ich, alles sei verloren. Aber schnell fasste ich den Entschluss, Menelaos zuvorzukommen und mich hier und jetzt im Interesse des Friedens vor ihr bloßzustellen. Natürlich durfte Paris die Wahrheit nicht erfahren, sonst hätte ich vielleicht Menelaos bei dieser Gelegenheit entlarvt. Hermione wandte sich an mich und fragte erstaunt: Was tust du denn hier, Mama? Hermione, ich bin auf der Flucht. Auf der Flucht? Vor was? Wohin? Vor was? Ach, Hermione, es würde zu weit führen, wollte ich dir das jetzt erklären. Und wohin? Das weiß ich noch nicht. Irgendwohin, wo niemand uns findet. Uns? Mich und Prinz Paris. Mama, du bist... Das habe ich kommen sehen. Das trifft sich gut. Dann wird dir das, was ich zu sagen habe, keine Überraschung sein. Hermione, was immer man auch behaupten wird, ich habe den Prinzen zur Flucht verleitet. Du brauchst mir nicht zu versichern, dass er es nicht war. Umso besser. Dann wird dir meine Flucht nur die Richtigkeit des Bildes beweisen, das du ohnehin von mir hast. Leb wohl, liebe Hermione. Mama, du bist von Sinnen. Aber nun geschah etwas Unerwartetes. Paris schwang sich auf sein Pferd, hob mich vor sich auf den Sattel und rief Hermione zu. Glauben Sie Ihrer Mutter nicht, Prinzessin? Ich bin es, der Sie zur Flucht veranlasst hat. Sagen Sie das Ihrem Vater. Und wir fliehen nicht dorthin, wo niemand uns findet, sondern nach Troja. Und er galoppierte mit mir davon, seine Leute hinter ihm her, als hätten sie alle nur auf diesen Augenblick gewartet. Mein lieber Paris, deine Ritterlichkeit ist beispielhaft und tut dir Ehre. Aber leider war sie soeben fehl am Platz. Ritterlichkeit ist nie fehl am Platz. Bitte lass einmal die Weisheit deiner Erzieher aus dem Spiel, denn dies ist ernst. Du weißt nicht... Aber ich bitte dich, Helena, ich kann doch nicht zulassen, dass man dich für den Raub verantwortlich macht. Du wirst sehen, Paris, was du davon hast, was ihr alle davon habt. Ich hoffe wenigstens, dass es nicht wirklich deine Absicht ist, mich nach Troja zu bringen. Natürlich ist es meine Absicht. Ich bitte dich, Paris. Wir werden sehen, Helena. Wir ritten durch schwarze Nacht. Und es war nicht der rechte Moment für den Versuch, ihn umzustimmen. Zudem war ich überzeugt, dass es mir unterwegs gelingen würde, alle meine Wünsche durchzusetzen. Außer Menelaus hatte mir noch nie ein Mann etwas abgeschlagen. Und warum sollte gerade Paris der Erste sein? Aber die Seefahrt war so schön, dass ich darüber die bange Frage des Ziels zunächst vergaß. Wie glatt das Meer ist, wie ein Spiegel. Ein schöner Vergleich. Er ist nicht von mir. Ich habe ihn irgendwo gehört. Ihr Griechen drückt euch gewandt aus. Findest du? Ich finde, Männer drücken sich alle gleich aus. Und Frauen meist überhaupt nicht. Du liebst die Menschen nicht? Menschenliebe ist ein Privileg der Jugend, lieber Paris. Bei Erwachsenen kommt sie selten vor. Und nur bei solchen, die selbst nicht wissen, dass sie von ihr befallen sind. Außerdem liebe ich dich. Das sollte dir genügen. Das tut es auch, liebe Helena. Und ich genieße das Meer. Ich habe nie gewusst, wie herrlich eine Seereise sein kann. Hast du denn noch nie eine gemacht? Oh, doch. Nach Attika, mit Theseus, mit Hermes zurück. Aber ich war zu jung damals, um die Seereise als Seereise zu genießen. Es freut mich, dass ich dir etwas bieten kann, was du noch nicht kennst. Alle Liebenden sollten eine Seereise machen. Ich glaube, die meisten tun es auch. Sie ist der Liebe sehr förderlich. Hast du das auch von deinen Erziehern? Natürlich. Ich möchte wirklich einmal deine Erzieher kennenlernen. Die meisten sind tot. Aber doch nicht alle von ihren Frauen vergiftet. Nein, am Alter gestorben. Ah, ja, ja. Ein Leben lang nichts als erziehen und dann das Resultat nicht mehr miterleben. Vielleicht ist es besser so. Paris. Wir wollen nicht nach Troja fahren. Ich fürchte, wenn die See so glatt bleibt, werden wir überhaupt nirgends hinfahren. Bitte, Paris. Ich meine es nicht im Scherz. Aber liebe Helena, warum sollten wir nicht nach Troja fahren? Nun, erstens wirst du verstehen, dass ich meinem Empfang dort mit sehr zwiespältigen Gefühlen entgegensehe. Wie ich dich kenne, Helena, wirst du einer solchen Situation gewachsen sein. Ach, du kennst mich ja nur in einer Situation. Die aber Schlüsse auf dein Verhalten Menschen gegenüber zulässt. Aber Paris, doch nicht allen Menschen gegenüber. Jedenfalls wird man dich dort mit offenen Armen empfangen. So wie du mich. Paris, ich bitte dich. Lass uns nicht nach Troja fahren. Das fällt dir ein. Ich habe alles durchdacht, Paris. Wir können zusammen auf einer Insel... Wir werden in Troja erwartet. Erwartet? Ja, liebe Helena. Es ist an der Zeit, dass ich dich aufkläre. Man erwartet dich. Ich verstehe dich nicht. Was man aber noch sehnlicher erwartet, ist die griechische Flotte, die uns folgt. Und was erwartet ihr von der griechischen Flotte? Krieg. Ihr wollt Krieg? Da ihr Griechen uns eure Reiche vermutlich nicht zur Eroberung anbieten werdet, ist es in der Tat, was wir wollen. Aber Krieg? Hättet ihr ja schon seit Jahren haben können. Gewiss, aber erst jetzt sind wir gerüstet. Du meinst, eure Armee ist nicht bloß Hauptbestandteil eurer Festzüge? Und unsere Flotte dient nicht dem Fischfang. Wir werden unseren Krieg gewinnen. Ich fürchte, ihr werdet ihn verlieren. Das werden wir sehen. Und man hat dich ausgeschickt, um... Dich zu rauben. Das finde ich großartig. Es freut mich, liebe Helena, dass es dich amüsiert. Im Übrigen ist es auch wohl das Beste für dich, die Sache von der leichten Seite zu nehmen. Von der leichten Seite, ja. Allerdings. Und warum hat man dich gewählt? Aber beste Helena, wenn du die Wahl nicht begreifst, kann ich sie dir schlecht erklären. Ich sage nicht, dass ich die Wahl nicht begreife. Ich gelte als der Schönste unter den Söhnen des Priamos und in den Künsten, die für diese Aktion nötig waren, als der Gewandteste. Für diese Aktion? Verzeih, wenn ich lache. Ich lache über mich. Tja, liebe Helena, du hast dich von meiner Unschuld täuschen lassen. Ich kann es nicht leugnen. Ich hatte lange geübt. Ich frage mich nur, wozu das nötig war. Jeder Mensch kostet Situationen aus, in denen er seine Virtuosität entfalten kann. Du hast mir dazu auf köstliche Weise Gelegenheit gegeben. Und dich habe ich für ritterlich gehalten. Außerdem ein Mann wie ich, liebe Helena, darf den Erfolg bei Frauen wohl erwarten, sich aber niemals ganz darauf verlassen. Darauf beruht sein Geheimnis. Stellt er sich also unschuldig und überlässt damit die Initiative der Frau, dann kann ihm nichts geschehen. Höchstens, dass die Frau ihn nicht verführt. Richtig. Darauf muss er es natürlich ankommen lassen. Nachträglich kann ich wohl sagen, dass ich dich auch betört hätte, wäre ich als Verführer aufgetreten, oder? Irre ich mich? Hast du diese schändlichen Regeln auch von deinen Erziehern, du Frauenheld? Ich habe niemals Erzieher gehabt. Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich in den Bergen die Schweine gehütet. Du siehst, ich habe die Unschuld in langen, mühevollen Jahren von Grund auf gelernt. Deshalb darf ich sagen, dass ich sie besser beherrsche als die meisten. Und wie du gemerkt hast, führt sie bei richtiger Anwendung zum Erfolg. Mein lieber Paris, ich bin dir nicht böse, dass du dich zu dieser infamen Mission hergegeben hast. Ich leugne auch nicht, dass du mich betört hast. Aber antworte mir auf eine Frage. Wenn du als harmloser, nichtsahnender Gast an unseren Hof gekommen wärst, vielleicht liegt das nicht im Bereich deiner Vorstellung, aber versuche, es dir vorzustellen. Hätte ich dich dann auch betört? Du willst in anderen Worten eine Bestätigung deiner selbst? So gefühllos bist du also, es in solch harte Worte zu kleiden. Ich bin nicht gefühllos, liebe Helena. Du hast mich ja betört. Du bist wirklich äußerst verführerisch, meine Beste. Ist das alles, was du an mir zu schätzen weißt? Über andere Eigenschaften spricht ein Mann von Welt nicht. Es gibt Eigenschaften, Paris, die sich nur solchen offenbaren, die sie selbst besitzen. Aber davon weißt du nichts. Und wie solltest du auch davon wissen? Etwa von den Schweinen, die du, Mann von Welt, bis zu deinem 17. Jahr gehütet hast, oder von deinen Brüdern, Genossen und Spießgesellen, die bereit sind, Gefühle ganzer Generationen für ihre finsteren Zwecke zu opfern. Du bist nicht besser als Menelaus. Im Gegenteil. Du bist verächtlicher, weil dein Äußeres trügt. Ich habe immer geglaubt, dass alle Männer gleich sind. Aber jetzt weiß ich es. Lass mich allein. Wie du befiehlst, meine Liebe. Rufe mich, wenn du etwas brauchst. Bedenke, dass du uns allen kostbar bist. Und so fuhren wir nach Troja. Ich habe natürlich darauf verzichtet, dem Schändlichen zu sagen, dass auch ich ihn betrogen hatte, dass ich bei der Anstiftung zur Flucht ebenfalls im Auftrag gehandelt hatte. Damit hätte ich mich nur mit ihm auf die gleiche Stufe gestellt. Und das wollte ich nicht. Außerdem wäre es schließlich nur die halbe Wahrheit gewesen. Denn ausgeführt hatte ich den Auftrag nicht, um Menelaos behilflich zu sein, sondern weil ich diesen Paris liebte, den Unwürdigen. Und das sollte er nicht wissen. Ich war also das erste Opfer des Troischen Krieges. Ich war das Opfer des Menelaos und des Paris. Das Opfer der Griechen und der Troer. Aber letzten Endes war ich doch nur mein eigenes Opfer. Ich liebte die Männer. Aber die Männer lieben Krieg. Ich war alles andere als vollkommen im sogenannten höheren Sinn. Vielleicht, weil ich diesen sogenannten höheren Sinn trotz meiner göttlichen Abstammung niemals recht begriffen habe. Aber für die Liebe, und zwar nicht im höheren, sondern im wahren Sinn, war ich geschaffen. Ich bin den Männern Ziel und Objekt, Werkzeug, Opfer und Idealbild gewesen. Aber geliebt hat mich keiner von ihnen. Das ist ein sehr schlechtes, ich möchte sagen, ein vernichtendes Zeichen für Männer. Immerhin, es war eine Genugtuung für mich, dass dieser Krieg niemandem genützt hat. Die Griechen haben bekanntlich gesiegt. Aber was haben sie davon gehabt? Nichts. Ihre Armeen wurden vernichtet. Krieg und Pest raffte die Männer dahin. Die Schiffe wurden versenkt, zerschlagen oder verbrannt. Reiche und Ländereien verkamen. Ich war 41, als Menelaos mich aus dem zerstörten Troja nach Sparta zurückführte. Als einzige Beute sozusagen. Du siehst, liebe Helena, ich habe dich zurückerobert. Immerhin hast du 10 lange Jahre dazu gebraucht. Lang? Ich nehme doch nicht an, dass dir die Zeit lang geworden ist. Zumindest nicht, bevor dein Paris gefallen ist. Sei mir nicht böse, lieber Menelaos, aber darüber möchte ich mich nicht mit dir unterhalten. Ganz wie du willst, meine Liebe. Ich nehme an, du möchtest fortan deinen Erinnerungen leben. Ich hoffe, du bist mit deinem Sieg zufrieden. Du solltest es sein. Als einzig überlebender König? Außer Nestor. Nestor lebt auch noch. Das sind trübe Aussichten. Es wird mich freuen, in Zukunft meinen alten Kriegskameraden oft bei uns zu sehen. Nun, ich werde mein Schicksal zu tragen wissen. Es freut mich, dass du zur Vernunft gekommen bist. Nenn es so, wenn du willst. Jedenfalls scheint es das Einzige zu sein, was du aus diesem Krieg gewonnen hast. Oder habe ich irgendetwas übersehen? Von dir, liebe Helena, ist es kaum zu erwarten, dass du für unsere Taten und Ziele Sinn hast. Für die Taten bestimmt nicht. Die Ziele kenne ich nicht. Dafür, dass ich 10 Jahre lang unter bitteren Entbehrungen vor den Toren von Troja gelegen habe, während du im Überfluss gelebt und dich mit deinem Paris und seinen Brüdern vergnügt hast. Und wäre es so gewesen, mein Freund? Wer trüge eigentlich die Schuld daran? Nein, wahrhaftig, von dir kann man kein Verständnis erwarten. Für unseren harten Kampf, der uns Griechen die schwersten Verluste gekostet hat. Aber wofür, mein Freund? Wofür? Was habt ihr gewonnen? Wo ist eure Beute? Euer Gold, Kolonien? Denn ich nehme an, dafür führt man Kriege. Wo ist Achilles, Patroklos, erschlagen? Diomedes, Ajas, Philoktetes, tot? Odysseus? Verschollen? Wofür habt ihr denn gekämpft? Wofür? Um ein mächtigeres Griechenland erstehen zu lassen, dessen Bewohner einmal glücklich und zufrieden in Wohlstand leben werden. Es sind Kinder frei von Furcht aufwachsen, in dem Handel und Gewerbe blühen, die Künste und Wissenschaften. Das also war der Nachkriegs-Menelaos. Gewiss, die Umstände hatten ihm recht gegeben. Auch Troja hatte den Krieg gewollt. Aber das macht ihn nicht besser. Es macht vielmehr die Troer so schlecht wie ihn. Aber sie hatten dafür gebüßt. Meine Tochter Hermione dagegen machte mich allein für den Krieg verantwortlich. Sie war inzwischen 25 und noch vollkommener geworden und trug ihre Güte wie eine ebenmäßige Wachsmaske im Gesicht. Mich behandelte sie mit herzenswarmer, ja, beinahe mütterlicher Verachtung und nannte mich nur noch Liebste. Liebste, wir wollen in Zukunft alle deine Sünden vergessen und von deiner Vergangenheit überhaupt nicht mehr reden. Meine gute Hermione, ich hatte ohnehin nicht die Absicht, sie mit dir zu erörtern. Wir glauben auch, es wäre gut für dich, wenn du sie vergessen würdest. Wer sind wir? Nun, Vater und ich. Ach so, natürlich. In anderen Worten, ihr habt Angst, dass ich weiterhin unsere Gäste verführe? Du bist wirklich unverbesserlich. Vielleicht hat niemals jemand versucht, mich zu verbessern. Aber Liebste, das finde ich eigentlich... Ja, ich weiß, du hast es versucht, Hermione. Aber ich glaube, dir versprechen zu können, dass ich geheilt bin. Wir wären wirklich erlöst, Liebste. Schließlich wollen wir nicht noch einmal einen solchen Krieg, der unsere schönsten Mannesblüten... Der unsere schönsten Mannesblüten dahinrafft. Ja, ja, es ist wirklich zu schrecklich. Und das war also Hermione. Und du glaubst wirklich, dass ich an diesem Krieg schuldig war? Wir wollen wirklich nicht wieder davon anfangen. Es soll alles vergeben und vergessen sein. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir, liebe Hermione. Du warst schon als Kind so rücksichtsvoll. Aber du irrst. Ich bin nicht schuldig. Oder doch nur zu einem kleinen Teil. Liebste, lass uns bitte Nein, nicht... Nein, Hermione, du hast recht. Wir wollen nicht darüber reden. Vielleicht schließt auch deine Vollkommenheit das Verständnis für unser einen aus. Denn, liebe Hermione, man rühmt zwar Menschen, die unerschütterlich in ihren Ansichten sind, aber letzten Endes, glaube mir, bedeutet es ja doch nur, dass sie der Überzeugung durch andere nicht zugänglich sind, und in ihr nichts sehen, als was sie sehen wollen, nämlich die Bestätigung der eigenen, ehernen Meinung. Ich verstehe dich nicht ganz, Liebste. Nein, es ist auch nicht nötig. Ich hätte dir manches erzählen können, und die äußeren Tatsachen hättest du wohl auch verstanden. Ja, ich darf sagen, sie hätten dich sogar erschüttert. Aber zum vollen Verständnis meiner Unschuld... Aber wirklich, Liebste, Unschuld... Gut, Schuld, wenn du so willst. Jedenfalls zu ihrem Verständnis fehlen dir zwei entscheidende, ja, wesentliche Dinge. Ein Körper... Aber Mama, wirklich... Und eine Seele, die dazugehört. Allerdings komme ich mehr und mehr zu der Erkenntnis, dass gerade sie den meisten Menschen fehlt. Aber ich hatte von früh auf ihr Wesen erfasst und sie immer als wichtigsten Bestandteil des Menschen betrachtet. Lange bevor ein großer Landsmann von mir festgestellt hat, dass sie unsterblich ist. Musik Im Abendstudio auf NDR 3 hörten Sie zum Gedenken an den Autor Wolfgang Hildesheimer das Hörspiel »Das Opfer Helena«. Die Personen und ihre Sprecher waren Helena Ruth Hellberg, Menelaos Richard Münch, Hermione Renate Danz, Paris Horst Frank, sowie Carmen Moog, Katja Schünemann, Ute Wendt, Erwin Laurenz, Otto Tiermann und Max Zawislak. Toningenieur war Rudolf Meister, Schnitt Rosemarie Hans, Regieassistenz Jutta Zech. Die Regie hatte Heinz von Kramer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1961.